Bayern 2 Hörspiel. Heute ist der 15. Dezember 1979. Ich lebe wieder in der Kaulbachstraße 40 in München. Mein Name ist Maria Adam. Ich bin keine Nummer mehr. Michael Farin, Nummer 989, Eichach. Vera Brühne, Mitschnitte. Teil 1, Vera. Also dann wollen wir heute am Montag, den 19.10. mit der Vernehmung weiterfahren. Und zwar in der Hauptsache zu ihrer Person. Wann sind Sie geboren? 6.10 in Essen. Was war Ihr Vater von Beruf? Bürgermeister. Ich bin erst 10 geboren und ich bin ja ein Nachkömmling. Meine Brüder sind ja wesentlich älter als ich und... Ja. Und wo gingen Sie zur Schule und in welcher Schule? In Essen. Beate Maria Irgendin heißt die Schule und eine Nonnenschule. Da bin ich gewesen bis zu meinem 14. Lebensjahr und dann kam ich nach Bonn, zogen meine Eltern nach Bonn, da war ich 1924, ich war 14. Haben Sie sich mit Ihrem Vater gut verstanden? Ja, ausgezeichnet. Und mit Ihrer Mutter? Noch besser. Mein Vater war sehr verschlossen. Aber ich konnte mich auch. Hatten Sie irgendwelche finanzielle Unterstützung seitens Ihrer Eltern? Ja, natürlich. Alles. Inwiefern? Ich bekam alles von zu Hause. Ich wurde fürstlichst gekleidet und hatte ein entsprechend gutes Taschengeld. Ich konnte also... Schon. Ich hatte meine Freiheiten. Meine Eltern wussten zwar, wo ich war, aber ich war alles sehr. Was taten Sie in Ihrer Freizeit? Gott, was man tut, man geht ins Theater, man trifft sich mal mit einem Freund oder was weiß ich, mit kleinen Passagen, die da begannen, was weiß ich. Wann kamen Sie nach München? Wann kam ich nach München? Nach dem Krieg. Wo haben Sie Herrn Kossowski kennengelernt? Wir können ja immer Kossi sagen, man reist nicht allgemein Kossi. Kossi habe ich in Bonn kennengelernt. Da war er Schauspieler am Schauspielhaus in Bonn. Wo zogen Sie dann hin? Dann zogen wir nach Köln. Mit uns kam bei der Krieg gekommen, mit unserem Einzug praktisch, nach seinen Ferien, war Kriegsausbruch. Und wo gingen Sie dann hin? Dort blieben wir in Köln, bis zu unserer Verschüttung, bis zum Untergang praktisch. Haben alle Angriffe auf Köln ertragen, 5 Jahre Terror mitgemacht. Und ich hatte einen Bunker mit etlichen Leuten zusammengebaut. Eine Baufirma hat das gemacht, die kann ich nicht nennen. Können Sie einzelne Personen noch nennen, die damit geholfen haben? Ja, wie die heißen, weiß ich nicht mehr, die Menschen. Ich weiß nur, dass Fehrbach dabei war, später dazu kam. Hat Fehrbach in diesem Haus einmal gewohnt? Ja, der wurde dann, als der Bunker fertig war, von Hans Kossi gebeten, er könne, ob er nicht, weil er so viel Nachtwache hätte im Theater und ich mit dem kleinen Kind, mit der Tochter also alleine ohne Mann im Hause wäre, ob er nicht dort wohnen wolle. Und das hat Fehrbach dann nach einem Zögern gemacht. Ich blieb in Köln. Bis zum Untergang dieses Hauses. Das war am Silvias Geburtstag, glaube ich. Ja, am 25. Oktober 1944, als der größte Angriff auf Köln war und wir 16 Stunden verschüttet waren, mein Mann Silvia und ich. 1944? Ja, Oktober 1944. Warum zogen Sie dann nach München? Wir wurden 16 Stunden verschüttet und Herr Fehler ist unser maßgeblicher Retter. Dieser Mann hat uns das Leben gerettet. Wir waren 16 Stunden verschüttet. Ich habe ihm meine Treue bewahrt und das werde ich auch beibehalten. Ja, dann zogen Sie nach München, oder? Zog ich nach München, ja. Ich hatte eine Wohnung gefunden in Pasing. Und da waren Sie seit 1946? Ja. Und kamen da öfters Fehrbach zu Besuch? Ach, der ist vielleicht im ganzen Jahr zweimal da gewesen. Sie stellen sich den Kontakt mit Fehrbach anders vor, Herr Staatsanwalt, als er ist. Das ist von mir aus eine Dankbekanntschaft, dass er mein Kind und meinen Mann und mich gerettet hat. Das sind ja ganz einfache Leute, um mit Hans Kossi zu sagen, das sind Proleten, oder meine Eltern sagten, das sind Proleten. Aber bitte, Prolet ist auch ein anständiger Mensch. Am 4. Juli habe ich Braun kennengelernt, wie ich gestern ermittelte. Also am 4. Juli haben Sie Braun kennengelernt? Es mag im Juli 1957 gewesen sein. Den genauen Zeitpunkt kann ich nicht angeben. Ich befand mich in München in dem Lokal Hahnhof auf der Ludwigstraße. Ich setzte mich an den Tisch des Dr. Braun, der mir zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt war. Wir verabredeten uns dann für den kommenden Montagabend. An diesem Abend sagte mir Dr. Braun unter anderem, dass er einen Menschen suchte, der Auto fahren könnte und mit dem er im Frühjahr und im Herbst Reisen nach Spanien unternehmen könnte. Und zwar an die Costa Brava, wo Dr. Braun Eigentum hatte. Auf Befragen muss ich anführen, dass ich mit Dr. Braun zwar per Du war, aber nie in näherer Beziehung gestanden habe. 5.3.1958. Mein lieber Otto, selten ist mir meine Zeit so lang geworden. Woran mag das liegen? An der Trennung von dir, an dem Reisefieber für Spanien, an der Vorfreude auf unsere Zweisamkeit, die ganz besonders schön werden soll. Deine Vera. Wohl hat Dr. Braun wiederholt versucht, sich mir zu nähern, ich kann aber versichern, dass zwischen uns nie ein näheres Verhältnis bestanden hat. Ich soll Herrn Braun als alten Deppen bezeichnet haben, vor dem es mir nur ekle? Mein liebster, guter, bester Otto, seitdem ich dich kenne, hat mein Leben wieder einen Sinn bekommen. Und mein Dank für deine Größe und Güte wird leben bis zum Tode. Ich habe dich sehr lieb. Ich liebe dich. Deine Vera. Hiermit bestätige ich an Eides statt, dass ich dich, Otto Braun, mit keinem männlichen oder weiblichen Wesen betrügen werde. Ein Tag vor Silvester 58. Deine Vera. Ein Liebesverhältnis hatte ich mit Dr. Braun nicht. Das muss ich entschieden ablehnen. Lieber Otto, Ostern 1960, Montag. Du wirst ein gnadenreiches Osterfest haben und hoffentlich inzwischen auch zu der Erkenntnis gelangt sein, dass mein Platz nun ausschließlich bei meiner Mutter ist. Ich kann meine Mutter nicht alleine lassen. Silvia ist ja in England. Am 20. April 1960 wurde hiesige Dienststelle gegen 1 Uhr durch die Landespolizeiinspektion Starnberg telefonisch verständigt, dass in Pöcking in der Villa des praktischen Arztes Dr. Med. Otto Braun 2 Tote liegen würden. Da ein Verbrechen vermutet wurde, fuhren 2 Beamte der Kriminalaußenstelle Fürstenfeldbruck zum angegebenen Tatort. Die Tatortsbefundaufnahme wurde im Beisein von Polizeiinspektor Herrn Kriminalinspektor Kott, dem Sachbearbeiter, und dem Polizeimeister Rodatus durchgeführt. Die vorgefundene Situation im Tathaus lässt auf einen Mord und Selbstmord schließen. Selbstmord? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er immer gedroht hat, dass er immer von Waffen sprach und man müsste auf dem Höhepunkt seines Lebens abtreten und solche Dinge. Er sprach immer, er kokettierte immer mit dem Tod und eine Pistole hatte er immer bei sich. Ich habe nicht gesehen, dass meine Mutter aus dem Nachtschränkchen des Pöckinger Schlafzimmers eine Pistole entwendet hat. Ich habe in der Wohnung meiner Mutter noch nie eine Pistole gesehen. In den unteren Räumen der Villa wurde in einem möblierten Vorraum zum Fremdenzimmer die angebliche Haushälterin und wahrscheinliche Geliebte des Villenbesitzers Dr. Braun mit einem Genickschuss tot aufgefunden. Sie war bekleidet mit Rock und Wollweste, Strümpfen und Schuhen und der dazugehörigen Damenwäsche. Die Frau machte einen sehr gepflegten Eindruck, war manikürt und geschminkt. Das Haar war ordentlich frisiert. Ich weiß heute nicht mehr, ob mir meine Mutter das Nachfolgende erzählte oder ob ich aufgrund von Mitteilung ihrerseits und Beobachtung während der polizeilichen Ermittlungen über den Tatablauf unterrichtet worden bin. Die Tote lag auf dem Rücken, in einer kräftigen, schon zum Teil eingetrockneten Blutlache. Direkt unter der Haarwurzel im Nacken wurde ein aufgesetzter Einschuss festgestellt. In unmittelbarer Umgebung der weiblichen Leiche lag ein Projektil und eine Patronenhülse, Kaliber 6,35 mm. Bestimmt weiß ich aber von meiner Mutter, dass sie mit Fairbach am späten Abend des 14. April 1960 nach Pöcking gefahren ist. Aufgrund des aufgefundenen Führerscheins handelt es sich bei der Toten um die geschiedene Hausfrau Elfriede Klo. Fairbach begab sich zur Villa von Dr. Braun und zeigte dort den bewussten blauen Brief der Frau Klo vor. Er wurde eingelassen und verübte dann im Keller die Tat an Frau Klo. Zu welchem Zeitpunkt und wie Dr. Braun ins Haus kam, weiß ich nicht. Meine Mutter sagte mir nur, sie habe auf die Rückkehr Fairbachs gewartet. In den oberen Haupträumen der genannten Villa wurde im Flur eine männliche Leiche im Alter zwischen 60 und 65 Jahren aufgefunden. Anhand der aufgefundenen Papiere handelt es sich hierbei um den Villenbesitzer und praktischen Arzt Dr. Med. Otto Braun. Der Arzt lag voll angezogen, Anzug, Mantel, Hut, mit dem Rücken auf dem Fußboden. Sein Gesicht und seine Kleidung waren stark mit Blut besudelt. Es wurde auf der Vorderseite des Kopfes ein Einschuss festgestellt. Unmittelbar neben der rechten Hand des Toten lag eine belgische automatische Pistole, Kaliber 6,35 mm. Zwei Patronenhülsen lagen in unmittelbarer Nähe des Leblosen. Ein Projektil wurde deformiert auf der Couch in der Diele etwa 4 Meter vom Toten entfernt aufgefunden. Die Pistole war bis auf einen Schuss leer geschossen. Bei der Rückfahrt von Pöcking nach München fiel den beiden ein, dass Fairbach den blauen Brief im Haus vergessen hatte. Sie hatten deswegen eine Auseinandersetzung. Sie fuhren dann doch zurück nach Pöcking. Fairbach weigerte sich aber, nochmals in das Haus zu gehen. Nach Aussagen meiner Mutter sei dies aber auch gar nicht mehr möglich gewesen, da die Haustüre zugeschnappt war. Anschließend haben die beiden mit dem neuen VW meiner Mutter die Fahrt nach Köln angetreten. Meine Tochter soll ausgesagt haben, ich hätte ihr erzählt, dass ich im neuen VW von Dr. Braun in einer Seitenstraße auf Fairbach gewartet habe, bis er nach dem Mord an Dr. Braun und Frau Klo zurückkam? Das kann meine Tochter nicht gesagt haben. Ich habe mit meiner Tochter niemals über derartige Dinge gesprochen. Ich kann nur erklären, dass ich diese Darstellung meiner Tochter und diesen Vorhalt auf das Entschiedenste und Energischste ablehne. Am Donnerstag, dem 21. April 1960, hat mich meine Münchner Nachbarin Frau Charlotte Frank angerufen. Sie hat mir mitgeteilt, dass Dr. Braun tot sei. Am 14. April 1960 hatte ich zuletzt mit Dr. Braun telefoniert. Dann fuhr ich mit dem neuen VW gegen 17.30 Uhr nach Bonn. Am 23. April war ich wieder in München. Im Anschluss an diese Schilderung, die meine Mutter an einem Tag nach meiner Rückkehr aus London gegeben hat, sagte mir meine Mutter auch, Fairbach habe ihr angedroht, er werde sie und mich erschießen, wenn meine Mutter mir den Vorfall in Pöcking erzählen würde. Meine Mutter hat diese Drohung sehr ernst genommen und auf mich eingewirkt, niemandem etwas zu sagen. Meine Mutter ist schon seit der Kriegszeit mit Fairbach bekannt. Wir sind sehr eng mit ihm befreundet. Er war immer bereit, für unsere Familie alles in seiner Macht Stehende zu tun. Ich nehme daher an, dass sich meine Mutter aus diesen Gründen an ihn gewandt hat. Ich glaube sogar, dass die Idee, Dr. Braun zu erschießen, von ihm stammt. Dr. Braun war ein Mensch, der unglaublich erregbar und jähzornig war. Man musste nur mit ihm umgehen können. Dann kam jeder mit ihm aus. Auch mir gegenüber hat meine Mutter die Tat damit begründet, dass Dr. Braun sie oft in sadistischer Weise gekränkt hat, was ich zum Teil auch selbst miterlebt habe. Testamentseröffnung in Starnberg, 2. August 1960. Dr. Otto Braun vermacht Vera Brühne die ihm gehörenden, auf spanischem Gebiet gelegenen Grundstücke oder Immobilien, die aus den im Gemeindebezirk von Lloret de Mar, Gerona gelegenen Grundstücken mit allem Zubehör, ergänzenden Teilen, Gebäuden und Verbesserungen bestehen. Natürlich bleibt dieses Legat vollständig wirkungslos, wenn der Testator bei seinem Tod keine auf spanischem Gebiet gelegenen unbeweglichen Güter besitzen sollte. Ich bin bereit, diese Aussage vor dem zuständigen Richter zu wiederholen. Silvia Kosiolkowski. Ich weiß, was ich bei der Polizei angegeben habe. Ich habe meine Aussage unbeeinflusst gemacht. Sie ist wahrheitsgemäß. Ich könnte sie mit gutem Gewissen beschwören, wenn dies von mir gefordert wird. Ich bleibe also dabei, dass mir meine Mutter ein volles Geständnis abgelegt hat. Meine Mutter hat die Tat mir gegenüber mehrmals zugegeben, nicht nur einmal. Dr. Braun hat deshalb seinen gesamten Besitz in Spanien mir vermacht, weil er nicht wollte, dass der Besitz in die Hände seines Sohnes samt Anhang gelangt, weil er ihn und diesen Anhang ablehnte. Außerdem vermachte er mir diesen Besitz als Anerkennung für meine Arbeitsleistung beim Ausbau des Besitzes. Dr. Braun hatte nicht vor, sein Grundstück in Spanien zu verkaufen. Nur einmal hatte er vor, einen Zipfel davon zu veräußern. Das bezeichnete er als ein Handtuchstück. Für 6.000 D-Mark sollte das Stück verkauft werden. Ich weiß aber nicht mehr, an wen. Ich kann heute nicht mehr sagen, warum ich in meinen Briefen so entschieden die Unschuld meiner Mutter beteuert habe. Ich bin aber von meiner Mutter nicht in dieser Richtung instruiert worden. Die Selbstladepistole hat Dr. Braun in München, Firma Stiegel, erworben. Eintrag im Waffenbuch FN Baby KAL 6,35 mm, Nummer 170040. Auch die zweite Waffe im Nachtkästchen hat Dr. Braun bei der Firma erworben. Gleiches Kaliber, Marke MAB, Nummer 91061. Meine Verhaftung erfolgte am 3. Oktober 1961 um 8 Uhr morgens. Kaulbachstraße 40, Erdgeschoss rechts. Ich soll im Verdacht stehen, gemeinsam mit Johann Ferbach den Arzt Dr. Otto Braun getötet zu haben. Standardbogen zur Person. Name, wohnhaft. Kein erlernter Beruf. Hausfrau. Einkommensverhältnisse, aus Zimmervermietung monatlich rund 300 D-Mark. Vermögen, 30.000 D-Mark. Schulden, keine. Habe für 19 Jahre alte Tochter Silvia zu sorgen. Familienstand: Hans Kossi, Ehe, 29.06.1937, geschieden, 10.02.1953. Ehe Lothar Brühne, 21.11.1953, geschieden, 29.05.1957. Keine körperlichen und geistigen Schäden. Keine anderen Verfahren anhängig. Nicht vorbestraft. Ohne Arbeitsstelle. Römisch-katholisch. Größe mit Fußbekleidung 182 cm. Gestalt schlank. Haltung straff. Gang leicht. Gesichtsform oval. Breite Form. Stirn zurückweichend. Hoch. Kopfhaar, grau gemischt, grau. Fülle, sehr dicht. Form, wellig, kurz, ungescheitelt. Augen, blau-grau. Augenbrauen, dunkles Braun, bogenförmig. Nase, geradlinig, breit. Nasenscheidewand, nicht sichtbar. Ohren, viereckig, groß, anliegend. Ohrläppchen, dreieckig, angewachsen. Mund, normal. Zähne, lückenhaft. Hände und Füße, gepflegt. Schuhgröße 40. Sprachen: Deutsch, Schriftdeutsch, Spanisch. Sonstige Kennzeichen: Kaiserschnittnarbe. Von meiner Haft soll niemand benachrichtigt werden. Ich will es nicht. Ich lege Haftbeschwerde ein. Ich bleibe dabei, dass ich nichts mit der Tötung zu tun habe. Also, wir machen einen Blick, Herr Zornigsen, die Vernehmung von Ihnen fortsetzen. Wir wollen uns aber heute etwas kurz fassen. Wann haben Sie erstmals Monatsgehalt bezogen? Das war immer versprochen. Es ist nie, er hat immer auf lange Sicht gearbeitet. Erst musste ich mal Spanisch sprechen lernen. Also, ich habe jetzt ausdrücklich gefragt, wir wollen uns jetzt etwas konzentrieren. Im Januar 60. Im Januar 60. Ja. Bei Ihrer ersten oder zweiten Vernehmung haben Sie angegeben, ein Jahr nach dem Kennenlernen bezogen Sie monatlich 200 Mark von Ihnen. Da ist das da ist das aufgekommen, dass ich das bekommen sollte. Aber er hat es mir nicht zahlen können, weil er immer noch der Hinze die 300 Mark gab. Frau Hinze bekam Jahre hindurch von Dr. Braun 300 Mark. Und er war sie immer noch nicht losgeworden. Ich habe für die Fahrten. Siehe mal, so nach einem Jahr, also sagen wir mal, ab 1980. Für die Fahrten habe ich etwas bekommen. Für die Reisen nach Spanien habe ich etwas bekommen. Das stimmt. Woher wissen Sie, dass er weigernde Schulden an Frauen hatte? Weiß ich gar nicht. Also, das wissen Sie auch nicht. Warum soll das dann Ihre Tochter sagen? Ich nehme es an, weil ich kombiniere. Sie kombinieren ja auch dauernd. Ich sitze allein und kombiniere auch. Weil Braun Silvia mal in den siebten Himmel gelobt hat und gesagt hat, das Mädel hat mir meine große Summe Geld gerettet. Und ich kenne Silvia. Sehr gut sogar. Und der Dr. Braun hatte einen großen Einfluss auf das Mädel. Und die hingen dauernd zusammen, die beiden. Wenn ich in Bonn war, dann gingen die miteinander aus. Abende für Abende. Jeden Abend. Ja, aber doch nicht mit Braun Senior, sondern Braun Junior. Nur mit Braun Senior ging das Mädel aus. Ja, also das ist Nebensache. Nee, das ist gar nicht Nebensache. So befreundet waren die. Ich war 14 Tage, alle sechs Wochen 14 Tage in Bonn. Und Frauen gingen immer 14 Tage lang mit dem Kind aus. Dem Mädel aus. Warum soll Ihre Tochter auch über die Frau Schimmer davon Kenntnis haben, dass der blaue Brief gefunden worden ist? Was meinten Sie mit dem blauen Brief? Da haben wir uns ja so wahnsinnige Gedanken drüber gemacht, Herr. Rodatus hat uns ja unentwegt den blauen Brief gezeigt. Da haben wir ja schon Spaß mitgemacht mit dem blauen Brief, dieser ominöse blaue Brief. Und kennt Silvia so gut wie ich und Herr Rodatus genauso. Die Bedeutung dieser Sache kennen Sie gut, Frau Brüne. Sie konnten anfangs nicht einmal mit einer Schreibmaschine schreiben. Den Abstand haben Sie immer gewahrt dazu. Ich kann auch mit Schreibmaschinen schreiben. Aber Sie haben schon geschrieben. Das ich hat sich kann, inzwischen herausgestellt. Nein, ich kann. Ja, bei Frau Frank, nicht wahr? Aber wie? So unmöglich, dass Frau Frank das zerriss und ihre Mutter bat, es mir neu zu schreiben. War, Sie haben ja Frau Frank vernommen, nicht wahr? Das wissen Sie ja ganz genau. Es war so unmöglich, dass es nicht möglich war. Ja. Alle Abstände falsch und was weiß ich. Ich habe es ebenfalls unmöglich gemacht. Mich ein paar Mal verschrieben und verschweigen. Ja, dass Sie schreiben, mit der Schreibmaschine geschrieben und das wissen wir schon. Das haben Sie auch selber schon zugegeben. Nee, habe ich nicht zugegeben. Du hast mit der Schreibmaschine geschrieben? Nein, ich kann nicht Schreibmaschine. Gestümpert habe ich Ihnen gesagt. Ja, also dass Sie auf der Schreibmaschine gestümpert haben, haben Sie schon zugegeben. Und was sagen Sie dazu, dass Sie mit Fehrbach mit dem Wagen am Mittwoch vor Ostern nach München gefahren sind? Ich bin nicht mit Mittwoch vor Ostern nach München gefahren. Fehrbach. Nein, ich bin mit dem Zug. Ich bin mit dem Zug gefahren, Herr Staatsanwalt. Wir sind mit dem Wagen mit Fehrbach runtergefahren. Ich bin mit dem Zug 10.25 Uhr gefahren. Glauben Sie es mir. Wir sind mit dem Wagen mit Fehrbach runtergefahren und haben sich da also hier in der Gegend aufgehalten. Dann Sie in Ihrer Wohnung. Fehrbach war nicht dabei. Und dann sind Sie wieder rausgefahren. Nein, es stimmt nicht. Herr Fehrbach hat mich auf den Bahnsteig gebracht. Ich bin in den Zug gestiegen und wir haben uns kurz verabschiedet. Herr Fehrbach war weg. Kaum verabschiedet, tschüss, weg. Wie Fehrbach eben ist. Ja, aber trotzdem sind Sie mit Fehrbach. Nein, ich bin trotzdem... Nein, das bin ich nicht. Ich weiß doch, was ich getan habe. Wissen Sie, was Sie getan haben? Aber ob Sie mir es auch sagen? Ja, Herr Staatsanwalt, ich sage es Ihnen auch. Ich bin mit dem Zug gefahren, 10.05, 22.25 Uhr abends. Sie sind mit Baerbach mit dem Wagen eine Runde gefahren? Nein, ich bin nicht... Wagen fuhr Baerbach nach Peking und der Schatzfrau Klon Braun. Also, Herr Staatsanwalt, es ist unmöglich, was Sie mir dazu trauen. Es ist entsetzlich, was Sie da sagen. Stimmt es, was ich sage? Nein, das stimmt nicht. Das lehne ich ganz entschieden ab, das gibt es nicht. Ich glaube, das stimmt. Ja, das ist bedauerlich für mich, das ist entsetzlich für mich und ich weiß nicht, wie ich mich reinwaschen kann, aber es ist nicht so. Ich versichere es Ihnen, mich interessiert es ist mein Ehrenwort. Mich interessiert im Augenblick nicht mehr, nicht wahr, was Sie, ob Sie, sagen wir mal, an der Tat mitbeteiligt waren, das steht für mich fest. Aber mich interessiert, welche Rolle Sie dabei gespielt haben. Herr Staatsanwalt, ich habe... keine Rolle gespielt. Ich habe nichts. Wieso soll ich meinen besten Freund umbringen? Es kommt darauf an, ob Sie Mittäterin sind, ob Sie Anstifterin sind oder Gehilfin sind, nicht wahr? Weder das eine noch das andere. Bitte verbinden Sie meine Person nicht mit dieser abscheulichen Tat. Ich flehe Sie an, Herr Staatsanwalt. Es geht zu weit. Es geht zu weit. Es wird systematisch etwas hier zusammen kombiniert. So muss es sein, so muss es sein. Plötzlich glauben alle Menschen es. Es ist entsetzlich. Und ich sitze oben in meinem kleinen Loch da oben, nicht wahr, und muss hilflos zusehen. Frau Grün, und kombiniert haben Sie. Sie haben kombiniert schon, indem Sie sagten, ich muss mir ein Alibi verschaffen. Glauben Sie? Sie haben aber keines. Das aber ist wenn ja ich es gebraucht das. Hätte, dann hätte ich eins. Und Sie brauchen es ganz notwendig. Leider können Sie das Alibi gar nicht mehr bekommen. Ich kann mich weiter nicht mehr auf Einzelheiten besinnen, habe ich Ihnen gesagt. Sehen Sie mal, ich hatte gesagt, 5 Uhr, das steht im Buch. 5 Uhr von München Abfahrt. Hinterher von meiner Untermieterin, es war schon gegen 6, 5:45. Vielleicht befand sich Baerbach an diesem Tag in einem gewissen Trancezustand und weiß gar nicht so recht, warum er das eigentlich getan hat. Baerbach im Trancezustand, ach, Baerbach im Trancezustand. Ich habe Baerbach Mittwochabend das letzte Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob er Baerbach im Gründonnerstag im Trancezustand war. Ich bin darüber nicht im Bilde. Ich habe Baerbach Monate nicht mehr gesehen. Monate. Ja, Sie sind aber mit ihm runtergefahren. Nein, ich bin nicht mit ihm runtergefahren. Frau Brüne hat sich Herr Baerbach einmal gezwungen, ihn irgendwie behilflich zu sein. Nein. Ob Baerbach den Mord begangen hat? Ausgeschlossen. Das gibt es nicht. Er ist ein sehr anständiger Mensch. Ein großartiger Mensch. Er hat mal im Krieg einen Lebensmitteldiebstahl auf sich genommen, nur um einen anderen Soldaten, einen Vater von 3 Kindern, zu schützen. Er sagte, die Kinder sollen nicht darunter leiden, dass der Vater so etwas gemacht hat. Wenn ich in Not wäre, würde er kommen und mir helfen. Ging das schon zu der Zeit vielleicht vor sich, als Sie die Dias bei Baerbach vorgeführt haben, wo auch die Mutter des Baerbach anwesend war? Sie haben letztens behauptet, Sie haben keine vorgeführt. Ich habe keine Dias vorgeführt. Sie haben Dias bei Baerbach vorgeführt und auch Nein. Die Mutter des Baerbach war anwesend. Ich habe keine, ich habe doch den Apparat, das gibt es doch keine, das ist ein Riesenapparat. Sie haben den kleinen Apparat bei sich. Vielleicht den Cookie, dass ich der alten Frau vielleicht ein paar Bilder gezeigt habe, der Mann ist doch desinteressiert für so einen Quatsch. Das interessiert den überhaupt. Sie haben Baerbach ebenso die Bilder gezeigt, Frau Brüner. Es mag vielleicht sein, dass er ein paar Strandbilder gezeigt hat, es kann sein. Aber es würde heute interessieren, ob damals Herr Baerbach in Sie gedrängt ist und hat Sie vielleicht irgendwie dazu verführt, mit ihm zu machen. Oder ging die Initiative von Ihnen aus, nach München zu fahren? Es ist nie was darüber gesprochen worden. Ich gebe Ihnen mein Wort. Es ist nie etwas gesagt worden. Nie etwas. Es ist allerlei davon gesprochen worden, nicht wahr? Zum Beispiel diesen blauen Brief, nicht wahr? Und das steht für mich fest, nicht wahr? Was, der blaue Brief? Das ist der blaue Brief, nicht wahr? Ich zeichne das selbst, das blaue Brief. Ja, ja, was ist mit dem blauen Brief? Und der steht für mich fest. Den hat Baerbach der Frau Klo gezeigt und ist mit der Frau Klo runtergegangen und hat die Frau Klo erschossen. Dann kam Braun und hat sie die Tür. Das ist eine Kombination, nicht wahr, an die Sie jetzt, die haben Sie sich hier zusammenklamüsert, um mal rheinisch zu sprechen, zusammengebraut und jetzt glaubt jeder Mensch daran. Es ist eine fatale Situation. Und warum meinen Sie, dass jeder Mensch daran glaubt? Weil es vielleicht irgendeine eine Möglichkeit sein könnte. Sind genug Tatsachen vorhanden, Frau Brüne, die nicht nur daran glauben lassen, sondern die auch überzeugen? Ich sage nochmals, ich habe weder den blauen Brief geschrieben, noch weiß ich von einem Herrn Schmitz, noch steht fest, dass Herr Dr. Braun je verkaufen wollte. Ganz im Gegenteil, er freute sich über seinen Alterssitz. Ich musste ihm mehr als einmal schriftlich geben, dass ich mit ihm immer zusammenbliebe, zumindest 2 Monate im Frühjahr und im Herbst, nicht wahr? Wer Dr. Schmitz ist, das weiß ich nicht. Und zum Brief kann ich Ihnen nichts, gar nichts sagen. Otto kann ihn doch nur selbst geschrieben haben. Ist doch seine Unterschrift drunter. Liebe Friedel, Costa Brava, 28. September 1959. Der Überbringer dieses Briefes ist Dr. Schmitz aus dem Rheinland. Er ist ein sehr wichtiger Mann für mich hier in Spanien, deshalb sei besonders nett zu ihm. Ich habe zu dir als meiner Frau gesprochen und ihm von unserem schönen Haus in Pöcking erzählt. Zeige ihm alles. Er hat übrigens eine großartige Idee für den unteren Raum. Koche ihm auf. Er isst gerne gut. Herr Dr. Schmitz hat übrigens eine sehr nette Frau, die ihn auf allen Reisen begleitet und die dir gefallen wird. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Alles Gute und ein Bussi auch für Pitti. Dein Otto. Ich weiß es nun wirklich nicht. Ich würde es Ihnen doch sagen. Ich bin doch selbst interessiert an der Wahrheitsfindung. Was soll das denn? Es ist doch ein grauenhafter Zustand, in dem ich mich befinde. Bloß weil dieser Mann mich so verehrte, dass er mir ein Vermächtnis gab. Jetzt soll ich schuld an seinem Tod sein. Ich war wahrscheinlich die Einzige, die ihn nicht ausgenommen hat. Die auf 13 Pfennige abrechnete, wie er anderen erzählte. Es gibt keinen Dr. Schmitz. Es ist eine imaginäre Person, die irgendwie erfunden ist. Vielleicht aufgrund dieses Briefes. Und Dr. Braun war ja ein Mann, der fantasiebegabt und alles Mögliche erzählte. Er sprach wahnsinnig viel, glauben Sie mir. Er hatte einen unglaublichen Geltungsdrang. So hätte er vielleicht auch etwas von einem Schmitz sagen können. Außerdem wollte ja auch Herr Dr. Braun in keiner Weise verkaufen. Das hätte er nie getan. Er wollte sich nur kitzeln. Der Mann hatte ja Geld. Er wollte von den Maklern hören, was er wert war, der spanische Besitz. Über Dr. Braun wäre natürlich noch viel zu sagen. Aber kann ich denn einen Toten dekouvrieren? Er war kein normaler Mensch, er tat mysteriöse Dinge. Er schrieb nur mit Geheimschrift, fühlte sich stets verfolgt, bekam Angstzustände. Er war zu jedem argwöhnisch, misstrauisch um jeden Preis. Niemals hätte man Dr. Braun ohne weiteres einen Menschen bringen können, von dem er nichts Näheres wusste. Diese Dr. Schmitz-Darstellung glaube ich nicht. Dr. Braun hatte sehr viel Geld. Das hatte er aber im Ausland, in der Schweiz. Ich könnte darüber noch vieles sagen, wenn auch vieles gegen mich spricht, die Alibi-Jagd zum Beispiel. Ich war nie in Pöcking. Ich habe den blauen Brief nicht geschrieben. Ich hätte Fairbach nie zum Mord an 2 für ihn fremden Menschen bringen können. Dr. Brauns Tod auf Reisen oder in Spanien wäre doch viel einfacher gewesen. Ich wusste nicht, ob das Vermächtnis noch bestand. Ich bin unschuldig. Ja, Sie wollten von ihm ja nur eine Zeit lang auf Händen getragen werden und dann wollten Sie sehen, wie es weitergeht. Wieso? Sie haben es selbst geschrieben. Eine Zeit lang auf Händen getragen? Warum? Ich habe Ihnen doch den Brief gezeigt, nicht wahr? Von gleich zu Anfang geschrieben an die Frau Weigand. Sie haben es doch gelesen in der Ablichtung. Wissen Sie es nicht mehr? Nein, ich habe keinen Brief. Sie haben mir einen Brief, der fotokopiert war, gezeigt. Der ging an Frauen. Da steht nichts drin. Da steht nur, seitdem ich vielleicht habe ich Ihnen den Brief auch nicht gezeigt, nicht wahr? Ich habe jedenfalls gesehen, Frau Weigand, diese Briefe schrieb und ich habe sie nur in dem ersten Jahr, in den 6 Wochen, wo ich Frau Weigand kannte, mit ihr befreundet war, da habe ich an sie geschrieben. Und da habe ich vielleicht 2 oder 3 Mal geschrieben und habe vielleicht gesagt, der Mann ist nett und er hat mir hergeschrieben. Habe ich ja Frauen gerade kennengelernt. Wie kann ich da sagen, ich lasse mich auf Händen tragen ein Leben lang? Ich habe den Mann ja kaum gekannt, Herr Staatsanwalt. Nee. Was soll ich denn sagen? Er machte mir den Hof. Ja, das weiß ich schon. Warum soll ich auf Zeiten auf Händen tragen? Warum nicht? Ich habe hier verdammt schlechte Zeiten hinter mir. Ja. Nun, wir haben aber die Beweise in Händen, die das Frauen verkaufen wollte, und schon am 12. Titel noch. Wann wollte er verkaufen? 12. Titel 60 noch. Ein Stückchen. Doch nicht seine 50.000 Quadratmeter. Ach. Nur um zu testen, ja, da irgendeine Maklerfirma geschrieben, das weiß ich. Das tat er immer, das tat ich ja sogar im Auftrag für ihn. Um zu wissen, wie groß sein Besitz nun war, dann kitzelte er sich dann mit Namen aus der Brieftasche und sagt, sehen Sie mal, das hat das jetzt wert. Quadratmeter 12 Mark oder Quadratmeter 13 Mark. Alles, was zu mehr ist, 12 oder 13 oder 14 Mark und das andere, naja, so war er. Er hat ewig jongliert mit Maklern und das hat überhaupt nichts auf sich. Hat er immer gemacht. Darf ich mal den Brief lesen? Ist das ein Brief an die Weigand? Ja, der Brief stand schon. Ich kann nicht richtig. Hier steht. Übrigens, Braun schreibt die unwahrscheinlichsten Liebesbriefe. Er will mich auf Händen tragen. Soll er ruhig mal eine Zeit lang tun. Ich hatte keine intime Beziehung mit Dr. Braun. Frigidchen, das sagte er öfter zu mir. Das waren so seine Redewendungen. Dass Dr. Braun sämtliche Register hat spielen lassen, um sich mir zu nähern, das stimmt. Er hatte ja mit jeder Frau intime Beziehungen. Ob die Frau Meier oder Klo heißt oder Frau Niklas, eine 65-jährige Frau aus Starnberg oder die 16-jährige Tochter des Hausmeisters, das war ihm wurscht, wenn es nur eine Frau war. Ich soll anderen gegenüber geäußert haben, Dr. Braun sei impotent oder ähnliches? Aber nun wirklich. Das ist nicht mein Jargon, Herr Staatsanwalt. Über so etwas spreche ich nicht, das ist nicht meine Art. Das lehne ich ab für meine Person. Dieser Frauenverschleiß deutet doch darauf hin, dass er anders veranlagt gewesen sein muss. Oder nicht? Ich habe in die Seele des Dr. Braun nicht reinleuchten können. Er war ein sehr schwieriger Mensch, den ich aber letztlich meistern konnte. Er hat mich schon mal gequält, er versuchte immer seine Tour, um etwas durchzusetzen. Er war für mich der kurioseste Mensch. Er hat Weihnachten zu mir gesagt, ich möchte aus dem Leben scheiden, wenn nur einer mitginge. Er fragte mich, ob ich nicht mitginge. Ich sagte ihm, ich habe doch eine Tochter. Solche Reden führte der Mann, die nicht ernst zu nehmen waren. Ich glaube, dass mit Dr. Braun irgendetwas los war, mit dem er nicht fertig wurde. Und immer, wenn er viel getrunken hatte, insbesondere im Ausland, wo er mehr trank, beschäftigte ihn eine Angelegenheit, von der er nicht loskam und von der ich leider nur Bruchstücke weiß. Der Mann war ein ganz eigenartiger Mensch. Er machte die merkwürdigsten Dinge. Er schrieb pausenlos Ansichtskarten an irgendwelche Leute. Da stand nichts drauf als irgendwelche Striche, nicht wahr? Und er sagte, ich habe das und das geschrieben. Es ist unmöglich, was Sie mir da zutrauen. Das ist entsetzlich. Ich weiß nicht, wie ich mich da reinwaschen kann. Wieso soll ich meinen besten Freund umbringen? Ich flehe Sie an, Herr Staatsanwalt. Das geht zu weit. Es wird hier systematisch etwas zusammenkombiniert. So muss es sein. Und so muss es sein. Und plötzlich glauben es alle Menschen. Das ist entsetzlich. Ich habe Ferbach keine Pistole gegeben? Nie. Nie. Ich habe Dr. Braun und Elfriede Klo nicht erschossen. Nein, nie. Niemals. Es geht zu weit. Diese Fragen. Ich kann nicht mehr. Herr Staatsanwalt, ich weiß nicht, wo Herr Ferbach war. Ich nehme an, er war bei seiner Mutter oder bei seiner Freundin. Ich kenne die Gepflogenheit nicht so genau. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mit dem Zug gefahren bin. Das ist nicht selber mit dem Wagen runtergefahren. Es geben Sie den Zug. Es ist ja nicht so. Was soll ich meinen Kopf beugen für etwas? Ich nenne meine Briefe zu, die Sie geschrieben haben. Ich habe die Briefe nicht geschrieben. Nein, ich habe sie geschrieben. Ich habe sie nicht geschrieben. Frau Brünner, das wurde Ihnen vom Anfang an gesagt, dass diese Art Ihrer Verteidigung ja, das sagten Sie schon, ja. ganz bestimmt nicht für die Dauer Erfolg hat. Ja, das sagten Sie, aber ich kann nicht etwas zugeben, nur weil es Ihnen in Ihrer Überlegung... Sie haben auch die Briefe geschrieben. Nein, Sie haben auch das Käse genommen, Frau Brünner. Ich habe es nicht genommen. Überlegen. Ich habe es nicht genommen, ich bin doch nicht töricht. Ich wohne eine Nacht mit einem Menschen in einem Raum, hinterher ist das Käse weg. Wer kommt in Verdacht? Ich bin doch nicht plötzlich. Sie müssen ja. doch... Also, ach, die Sache mit dem Käse ist erledigt. Das macht ein Kind das vielleicht. Ach, die wissen nicht, wahr? Also, das macht ein Kind, aber nicht ich vielleicht. Mich interessiert an sich die Tatbeteiligung viel mehr bei der Ausführung. Herr Staatsanwalt, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich kann es nur immer wieder sagen. Viel, nicht wahr? Aber die Möglichkeit, dass die ganze Initiative von Feber ausging, ist ja gegeben. Mein Gott, doch mal, dass ein ordentlicher, arbeitsamer, anständiger Mensch, der denkt an sowas nicht. Fragen Sie die Mutter, fragen Sie die Freundin, der Mann hat den besten Leumund. Das ist ein anständiger Kerl, glauben Sie es mir. Hat er keinen guten Sie haben den Nerz gestohlen, er hat was anderes gestohlen, nicht wahr? Und während des Krieges, nicht wahr? Hat er Lebensmittel aus den Kellern von Köln besorgt, nicht wahr? Und hat es hingegeben, nicht wahr? Also, haben die zwei so kleine Diebe zusammengefunden. Dann fragen Sie mal, Frau Rechtsanwalt Kranz, die lebt ja noch, ob sie uns nicht die Lebensmittel, es war ja ein Tohuwabohu, gesagt hat, nehmt ihr sie, bevor sie von den Herrn Siegern genommen werdet. Jedenfalls hat er selbst das ist angegeben. Doch, aber doch kein Diebstahl, das wurde rekrutiert. Ja, also hören Sie mal, dann sollen Sie, Sie haben ja einen gemütlichen Krieg in Bayern mitgemacht. Und wir waren Front in Köln, glauben Sie es mir. Mehr als 300.000 Menschen sind tot in Köln. Jede Bombe, ja, nun bitte zu meinen München gerade. Die paar Angriffchen hier, das ist ja, weiß Gott nicht, schlimm genug, ich meine. Aber ja, ich war jetzt also, Köln. Sie sind aber nicht bei den Kriegsereignissen, nein. Die interessieren mich nicht. Ja, aber weil Sie kommen ja darauf, der hätte da was geklaut, der Mann stiehlt ja nicht. Man sagt es doch selbst. Ja, nun, ja, das gehörte ja auch jedem. Es war ja kein Mensch mehr in den Häusern. Warum sagen Sie denn, dass es nicht geholt hat, wenn Herr Fairbach selber sagt, was er getan hat? Natürlich hat er es Sie verteidigen getan. Herrn Fairbach für eine Sache, die Sie gar nicht kennen, angeblich. Im Krieg hat man gesagt, plündern dazu, war mit dem Tod nein, getraten. Es war nicht geplündert. Fragen Sie, ich wünsche, dass Frau Rechtsanwalt Kranz vernommen wird. Er gibt genauso als Zuniger, was er vorher gestohlen hat, die Büchsen, die war deren wegen ja zu Recht verurteilt wurde. Was für Büchsen? Er ist ja verurteilt worden während des Krieges wegen Diebstahl. Dann kam man zur Staatskompanie. Das weiß ich gar nicht. Ich meine, er hätte die Strafe für einen anderen übernommen. Das meinten Sie, aber das ist nicht so. Herr Fairbach ist etwas ehrlicher als Sie in dem Punkt. Ich kann ja nur das sagen, was Fairbach, was ich von einem Freund gehört habe, aus Bitte, Frau Brünner, es ist auch ein gewisser Fehler, sich mit einem Mann zusammenzutun, der so geistig unter Ihrem Niveau steht. Und das ist doch sicherlich bei Fairbach der Fall. Sie sind, ich will Ihnen keine Komplimente machen, aber immerhin geistig erheblich erreger als Fairbach. Das mag sein. Und Herr Staatsanwalt, mich verbindet. Nein, ich sage Ihnen, ich gebe Ihnen offen den Grund zu, weshalb ich diesem Mann die Treue gehalten habe. Die gemeinsam erlittenen Leiden, die wir durchzustehen hatten in den letzten zwei Kriegsjahren, mit meinem Mann, mit meinem Kind, mit den Angriffen, der Mann hat uns treu gedient. Dann waren wir verschüttet, 16 Stunden, und Herr Fairbach hat uns ausgebuddelt. Und ich habe dem Mann die Treue bewahrt. Und Hans Kossi hat sie ihm auch bewahrt. Ich bin aber selbst einem so unsympathischen Menschen gegenüber gesessen wie ein Fairbach. Ja, das mag sein, dass der unsympathisch wirkt. Er ist keine Schönheit, er ist ein hässlicher Mensch. Aber kann ich meine Sympathie, meinen Dank von der Schönheit eines Menschen abhängig machen? Ich sehe auch das Herz. Und das Herz von dem Mann ist anständig. Er hat eine schöne Seele. Frau Brünner, Sie haben nie geglaubt, dass diese Dinge mal bekannt werden. Deshalb waren Sie auch immer der Meinung, Sie erscheinen zunächst in einem ganz anderen Bild. Aber wir sehen Sie schon so, wie viel es eben wirklich war. Und das, glaube ich, fällt Ihnen etwas schwer. Und heute haben Sie nicht die Kraft und den Mut, zunächst mal dafür einzugestehen, für das, was war. Ich kann doch nicht einfach zu allem Ja und Amen. Nein, Sie sollen nur die Wahrheit sagen. Es geht zu weit. Haben Sie bei Fairbach eine Pistole gesehen? Nein. Haben Sie nie eine gegeben? Nein. Nie? Nie. Nie eine Ehe? Nie eine Ehe. Aber nicht die Pistole, mit der dein Frau und so erschossen worden ist. Es nimmt ja Formen an. Es ist grausam, Herr Staatsanwalt, was Sie da alles sagen. Aber ich möchte bloß von Ihnen jetzt wissen, ob es eben... Ich habe nie in meinem Leben eine Pistole bei Fairbach gesehen. Ich habe nie Herrn Fairbach eine Pistole gesehen. Die Pistole, mit der Frau und so erschossen worden ist, wurde gekauft auf einen Schein... Ach, habe ich wahrscheinlich gekauft. Auf den Waffenschein von Braun. Braun war in der Besitzung einer Pistole. Braun hatte mehrere Pistolen. Ja, mich interessiert zum Beispiel auch, der uns dann, wann Sie Fehrbach die Pistole entzogen haben. Genau. Ich habe Herrn Fehrbach niemals eine Pistole gegeben. Wollen Sie damit sagen, dass Sie selber Frau Kloh und Braun erschossen haben? Ich habe Frau Kloh und Herrn Braun nicht erschossen und ich habe Fehrbach niemals eine Pistole gegeben. Also, Herr Staatsanwalt, es geht zu weit. Es geht zu weit. Einen Menschen erschießen. Ich. Das ist ja unglaublich. Entschuldigen Sie bitte, aber da muss ich lachen. Das kann ich nicht. Nichts habe ich damit zu tun. Gar nichts. Es geht zu weit. Ich habe, was Sie da mir, diese Fragen, die ich kann nichts mehr. Das kann man einem Menschen nicht nachsagen. Das ist ziemlich geklärt, nicht wahr? Mich interessiert an sich nur die einzelnen Tatbeteiligungen. Ich habe mit der Sache gar nichts zu tun. Ich bin mir zum Beispiel nicht im Klaren, ob ich Sie jetzt als Mittäterin, Anstifterin oder Gehilfin anklagen soll. Nicht wahr? Das sind Fragen, die ich mir erstmal überlegen soll. Und wenn Sie mir dazu helfen, nicht wahr, dann wäre ich... Sie können mich weder als ich kann die juristischen Begriffe als Anstifterin oder Gehilfin oder wie das alles heißt. Ich kenne diese juristischen Begriffe nicht. Ich habe mit der Sache nichts zu tun, Herr Staatsanwalt. Ja, also die Anklage wird demnächst in Ihre Hände kommen, nicht wahr? Ich werde mal die Sache überlegen, wenn Sie mir nicht sagen wollen, bitte schon. Das ist Ihre Sache. Von wem die Initiative ausgehen, Frau Brüder? Ich habe nichts damit zu tun, Herr Staatsanwalt. Ja, das können Sie dann den Geschworenen beim am Schulgericht sagen. Doch, also ich mehr war noch zu dringen, nicht wahr? Wenn Sie mir insoweit keine Angaben machen wollen, hat ja keinen Sinn mehr, nicht wahr? Herr Staatsanwalt, ich kann doch, ich sage ja die Wahrheit, ich bin am Mittwochabend... Mit Fehrbach nach München? Nein, mit dem Zug. Ich weiß, dass es Dampflok ist, ich kann den Bahnhof beschreiben, ich weiß, was die Fahrkarte kostet, ich weiß, den Eingang zu schildern, ich weiß das alles. Ich weiß, dass ich einen Schaffner gefragt habe. Ohne dass ich also jetzt auf die anderen Punkte zu sprechen komme, stimmt das schon, da gibt ja Fehrbach schon eine ganz andere Schilderung, hat anfangs gegeben eine andere Schilderung von dem einen hineingehen in den Bahnhof. Was kann der anders sagen? Wir sind vorgefahren. Ich sage es Ihnen nochmal. Also, ich habe Ihnen doch zu Anfang erklärt, nicht wahr, dass Fehrbach in der Hinsicht vernommen worden ist. Im vergangenen Jahr schon, glaube ich, nicht wahr? Und da hat er schon eine ganz andere Schilderung. Davon gebe ich ihm die Gegend. Aber da habe ich ihn nicht gesagt. Also, er hat den hineingehenden Bahnhof ganz anders geschildert, nicht wahr? Und schon diese Angaben stimmen nicht überein. Aber wir was sind ja kann ein... denn da nicht stimmen? Ich sage es Ihnen nochmal, wir sind wir sind angekommen auf Umwegen, auf Schleichfaden, möchte ich sagen, können. Stimmt ja nicht. Also, wieso nicht? Das stimmt haargenau. Ja, über den Punkt brauchen wir uns an sich gar nicht unterhalten, weil der interessiert mich an sich gar nicht mehr so sehr. Mich interessiert an sich nur noch in dem einen Punkt praktisch die After-Tat-Beteiligung, nicht wahr? Sind Sie die ganze Initiatorin des Unternehmens oder geht das von Fehrbach aus? War Fehrbach mehr oder minder von Ihnen Das interessiert mich als einziges noch an der ganzen Angelegenheit. Alles andere interessiert mich nicht mehr, nicht wahr? Und da weniger vielleicht in Bezug auf Ihre Person, sondern vielleicht mehr in Bezug auf Fehrbach. Denn Fehrbach kann Alleintäter sein oder auch nur Hilfe, nicht wahr? Er kann auch, wenn er... Das lehne ich für Fehrbach ab, dass der Mann sowas tut. Er kann weder als Alleintäter noch als das, der Mann ihn schickt. Das gibt es überhaupt nicht, dass der Mann sowas tut. Er ist nämlich alles andere als ein Verrückter, nicht wahr? Also kein labiler Mensch, den man bestimmen kann. Glaube ich, ihm ja nicht, dass er in Ihren Händen war. Sehe den Mann alle 100 Jahre mal, wann sehe ich ihn denn? Also Fehrbach ist von Ihnen völlig abhängig, nicht wahr? Abhängig? Ja. Abhängig? Wenn Sie sagen, dass Sie am Boden liegen, dann würde ich es auch tun. Bitte? Ja. Wenn Sie ihm sagen, dass Sie am Boden liegen, dann würde ich es auch tun, nehme ich an. Also, Herr Staatsanwalt, es ist nicht zu glauben. Dieser Mann abhängig von mir. Der führt doch sein eigenes Leben, der hat seine Frauen, seine Freundinnen seit Jahren. Ich sehe den Mann ja nicht. Ich glaube, im ganzen Jahr noch nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, der war jetzt in Ihren Händen genauso wie ein gut dressierter Hund. Komisch, dass ich davon nichts merke. Wenn ich den mal sehe, dann sitzt er da und schläft. Oder guckt oder steht im Fernsehapparat. Sonst nichts. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Sache... Geht zu der alten Mutter hin, aus Anhänglichkeit. Ob Sie sich also die letzten Punkte, die ich Ihnen erklärt habe, noch mal überlegen wollen? Nein, ich habe mir nichts zu überlegen, Herr Staatsanwalt. Ich erkläre Ihnen klipp und klar, ich habe mit der Sache nicht das Geringste zu tun. Ja, das sagen Sie dann den Geschworenen. Nicht das Allergeringste habe ich mit der Sache zu tun. Ich kann Ihnen auch leider keinen Hinweis geben. Vom Gegenteil überzeugt. Das ist bedauerlich für mich, das ist tragisch, das ist katastrophal für mich. Aber wenn Sie mich... Ich komme eben nicht an bei Ihnen, nicht wahr? Ist ja ganz klar, es ist eben so, nicht wahr? Es ist eben. Ich muss es tragen. Aber mir bleibt die Religion und das ist auch ganz schön. Vielleicht denken Sie doch mal etwas. Nein, nein, ich weiß schon Bescheid. Ja. Danke. Ja, also, über Fehlbach wollte ich wissen, ob Sie also nur auf Ihre Veranlassung des Geschehens oder ob Sie selbst... Weder Fehlbach noch ich möchte meine Hand für den Mann ins Feuer legen. Dass der Mann sowas nicht fertig bringt, das gibt es nicht. Ein weicher, anständiger Kerl ist das. Weich? Weich ist der Mann. Er ist nur ein Lachen, nicht wahr? Der ist ganz weich. Er weiß nicht wahr. Der ist ja eine völlig abgetrüllte Natur, nicht wahr? Dann kennen Sie den Mann überhaupt nicht. Ein hilfsbereiter, weicher, eben hilfsbereiter, ja. Anständiger Mann ist das. Ein anständiger Kerl, der vorbildlich für seine Mutter sorgt. Ganz vorbildlich. Ich kann dem Mann nur Gutes nachsagen. Schließlich ist er ja auch der Erretter, der Lebensretter meines Mannes, meines Kindes vor allen Dingen. Mich jetzt so schwer enttäuscht. Wir haben dem Mann damals Treue geschworen, Hans Kossi und ich. Und haben ihm gesagt, Hans, das werden wir dir nie vergessen, dass du uns hier... Ach, der war das dann nicht allein, als ich ausgegraben habe, da waren rein dabei nicht. Aber so sollen drei Volltreffer auf ein Haus, jetzt sollen Sie das mal sich vorstellen. Ja, aber immer kommt dann nicht, dass der Fehlbach allein nicht war und rettet der Leben, sondern das kann er überhaupt allein gar nicht schaffen, nicht war das ein anderer dabei. Also war Fehlbach kein sechster Lebensretter, nicht wahr? Der Mann, das war entscheidend, dass der sich weiterhin bemühte, den Dreck wegzutun. Es stand ja kein Haus mehr, wo wir waren. Nirgendwo. Weil er den Bunker gebaut hat, hat er genau gewusst, wo der Eingang ist, nicht wahr? Natürlich. Insofern hat er natürlich vielleicht mitentscheidend eingegriffen, nicht wahr? Dass er aber allein ihr Lebensretter ist, nicht wahr? Das ist wohl ganz allein, denn die anderen waren gegangen. Also, ganz das allein. Ist eine andere Frage, die hier nicht mehr. Er hatte die Ausdauer. Das ist eine Frage, die persönlich. Und darin liegt der Grund, die gemeinsam erlittenen Leiden, das hat mich mit dem Mann. Ich habe lediglich Ihnen einen Pflichtbesuch gemacht, möchte ich sagen. Ich war ja immer mit meiner Tochter zusammen. Wenn ich die Oma besuchte, Silvias Oma, nicht wahr? Und als wir dann nach Bonn zurückfuhren, musste ich am Hause vorbei. Das ist 59 bestimmt nicht einmal gewesen. Ganz, ganz vage. Ja, dann glaube ich, müssen wir die Vernehmung sowieso abbrechen, wenn wir das Fahrrad sind, oder? Und ich glaube nicht, dass wir die Vernehmung noch mehr fortsetzen müssen, denn ich... Alles verspreche mir davon noch nichts. Herr Staatsanwalt, ich bitte Sie, mir Glauben zu schenken. Sie können das nicht. Kann ich Ihnen nicht mehr Glauben schenken. Ende der Vernehmung, 11.10 Uhr. Michael Farin, Nummer 989, Eichach. Vera Brühne, Mitschnitte. Teil 1. Vera. Mit Corinna Harfuch, Peter Lohmeier und Lilith Stangenberg. Ton und Technik: Josuel Teegarten, Gerhard Wiechow, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Michael Farin. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion: Herbert Kapfer.